Ein noch hochrangiger TND-Insider hat mir neue Aufnahmen zugespielt. Da dieser Insider noch Pläne hat, bleibt natürlich die Identität geheim, aber er gewährt uns bereits jetzt exklusive Einblicke in die Offi-Gespräche. Ich kann aber nicht alles auf einmal. Dann musst du aber nicht patzig kommen, dann kannst genauso du, wie auch Fels, wie auch MJ. Richtig, wie jeder andere auch, aber auch du kannst den Mund aufmachen, Escanor ist doch jetzt weg. Wer kümmert sich jetzt um Blackmore? Wer lockt jetzt auf Blackmore ein? Wer kümmert sich jetzt um alles das, was jetzt auf Blackmore passiert? Wer macht es? Kann man sagen, sollte man sagen, sollte jeder von euch gesagt haben. Vorhin gab es Familienanweisung, es ist jetzt jemand auf Blackmore und bleibt da. Warum ist das nicht umgesetzt worden? Mich interessiert nicht wieso, warum, weshalb eigentlich, sondern es ist nicht passiert. Also, was tut ihr, damit das nicht mehr passiert? Was tut ihr, um das aufzufangen? Und ja, MJ, das geht auch gegen dich. Weil du warst da, als der Stress passierte. Und du warst da, als ich gesagt habe, es muss jemand auf Blackmore bleiben. Warum wird's nicht gemacht? Ich bin der Chef der Gilde, nicht ich habe eine Ansage gemacht. Wenn er sagen wollt, will ich nicht machen, dann sag fick dich. Ist in Ordnung, dann bleibe ich selber hier. Dann esse ich nichts mehr. Ist okay. Oh mein Gott, wir haben einfach einmal was verpasst, ja? In der letzten Woche habt ihr 30 Sachen verpasst. Und jedes verfickte Mal ist Julia in die Bresche gesprungen. Also ich habe jetzt wirklich die Sachen gelöscht. Ich habe mich drum gekümmert, um was ja, passiert. Ja, aber die Sache war, es soll jemand auf diesem Server bleiben. Und ihr habt gesagt, Escanor macht es. Und Escanor ist um 9 Uhr ins Bett gegangen. Und ihr habt nicht drüber gesprochen, wie er es dann tut. MJ, du als meine Vertretung, als Chef, während ich nicht da bin. Warum ist ab dieser Sekunde keiner auf Blackmore gewesen? Markus, ich möchte eine Antwort haben. Es ist auch zu wenig, die kicken können. Ich kann eure Begründung verstehen. Es geht aber nicht ums Kicken können. Die Frage ist eindeutig. Warum ist ab 21 Uhr, wo der besprochene Escanor, der gesagt hat, er wird auf Blackmore sein, ins Bett muss. Warum hat von euch Offizieren dann keiner übernommen? Es hieß nur, auf diesem Server sein, den scheiß verfickten Chat lesen. Eingreifen, wenn irgendjemand eine Scheiße sagt. Und ich find's gerade zum Kotzen, dass MJ und Fitz nicht sagen. Ich zähle den Antrag auf jeden Ausschuss zu MJ und Fitz. Antwortet! Euer Job, warum nicht gemacht? Ich war vorhin mal AFK, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Escanor rausgegangen ist und ins Bett gegangen ist. Ansonsten wäre ich da auch wieder hingegangen. Aber ich habe es einfach nicht mitbekommen. Er wird ja gute Nacht gesagt haben, oder? Auch wenn du AFK warst, aber er wird doch gute Nacht gesagt haben. Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Wie gesagt, du hast es nicht gehört, das geht jetzt an die anderen beiden. Hat er gute Nacht gesagt? Ja. Gut, warum hat man dann nicht gesagt, Escanor ist weg, wer macht es jetzt? Weil Valencia vielleicht noch da war? War er das? Habt ihr ihn gefragt, ob er da? Wusstet ihr, dass er noch eingeloggt ist? Wusstet ihr, dass er einen Blick da drauf hat und nicht in seinen Büchern hängt? Nicht ganz. Also nein! Entweder ich weiß etwas oder ich weiß es nicht. Habe ich den Ansatz, etwas nicht zu wissen, dann weiß ich es nicht. Also nochmal, warum ist nicht besprochen worden, obwohl es von mir die Anweisung gab, es soll jederzeit jemand auf Blackmore sein, nachdem der Offizier, den ihr dafür eingeteilt habt vorhin und mir gesagt habt, der Escanor, der wird das tun, warum habt ihr den da nicht abgelöst, als er weggegangen ist, als er gesagt hat, ich bin jetzt im Bett? Weil ich auf Suche war und ich, tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Du hast nicht dran gedacht? Ja. Okay, gut. Weil ich mich auf die Suche konzentriert habe. Mag ja sein, dass du dich auf die Suche konzentrierst, aber du hast mitgekriegt, der gerade der wichtigste Mensch der ganzen Scheißgilde ist. Der uns die Gilde ruhig halten soll. Der absolut wichtig ist, der unersetzbar ist in dem Moment. Wirklich unersetzbar ist. Der geht gerade offline. Das ist dann egal. Man hat ja vorher mitgekriegt, was für ein Scheiß passiert ist. Ich war ja nur im Channel und hab gesagt, achtet da drauf. Da wird noch was kommen. Habt ein Auge drauf. Dann hat man das vergessen. NJ, warum hast du das nicht mitbekommen? Du als Chef, wenn ich nicht da bin. Ich habe ihn nicht gehört. Und auch nicht gesehen, ja? Nein. Warum hast du nicht gesehen, dass ein Offizier aus dem Teamspeak raus ist? Er hat ja auch noch gute Nacht gesagt, wie ich hörte. Ich hatte es nicht gehört. Drei Offiziere, zusammen nicht mal einen einzigen Offi wert. Okay. Sorry, ist so. Ihr seid darum gebeten worden, auf diese Sache ein Auge zu haben. Und damit es nicht eskaliert. Offi? Jetzt reicht's mir echt langsam. Safinia, mir langt's. Ja, auch. Jedes Mal kommst du mit einem Ich aber nicht. Wie wärst du denn einfach mal die Sachen machst? Du bist doch diejenige, die sich jetzt nicht verpisst hat. Aber soll ich dir was sagen? Jetzt sag ich dir, verpiss dich. Okay. Hab ich letztes Mal genügend von Herren machen lassen. Jetzt ist Schluss. Nur wegen hab ich dich hier nochmal reingeholt. Raus. User in your channel was banned from the server. Muss ich das noch kommentieren? Nein, ich glaube nicht. Auf Anto hab ich sie schon rausgenommen. Wenn es ja eine Anweisung gibt, etwas zu tun, wird es getan. Punkt. User entered your channel. So, ich bin da. So, es gab heute um ca. 20.15 Uhr ein Riesenproblem oder 19.45 Uhr, während ich am Kochen war, ein Riesenproblem in der Gilde. Ich hatte mit dem MHJ gesprochen gehabt, dass du ja nicht da bist und dass er hier sein möge. Ich habe das dann um kurz vor 8:30 gelesen. Als ich hier hinkam, hat es auf Blackmore einen Riesentumult gegeben, weil Leute eingeladen worden waren, die wirklich nichts anderes machen wollten als einen Riesentumult. MHJ war dann zwischenzeitlich online gekommen und hat irgendwann, keine Ahnung, um 7:45 oder so reagiert. Ich bin daraufhin oben in den Channel, hab gesagt, Leute, ab jetzt ist jemand auf Blackmore, kümmert euch drum. Anwesend waren Fez, Safinia, MHJ, Valentina und Eskanor. Man hat mir gesagt, der Eskanor ist da. Ich habe gesagt, es muss jemand auf Blackmore bleiben, weil es sonst hinterher noch Stress gibt. Habt ein Auge da drauf. Und ob ich denn jetzt abwaschen gehen könnte? Ja, könnte ich. Ich bin weggegangen. Ich komme wieder. Auf dem Server sind immer noch Leute in der Gilde, die voll mitgemacht haben bei dem Stress, die ich rausschmeiße. Und eine Talia, feste Raiderin der Gruppe A, hat die Gilde verlassen. Auf die Frage hin, warum niemand mehr auf Blackmore ist. Ja, der Eskanor war um 20.55 Uhr offline gegangen. Er hat sich auch verabschiedet. Ein Fez war zu dem Zeitpunkt nach mehrmaligen Nachfragen AFK, ein MHJ hat noch länger nicht geantwortet, sagte dann, er hätte es nicht mitbekommen und eine Safina die ganze Zeit, ja, da müssten die anderen auch mal drauf achten oder, ja, ich hatte halt meine Suchrunde, ist schon klar, aber wenn sich der Offizier, der dafür eingeteilt ist, verabschiedet, muss ich einen neuen einteilen und dann meinte sie, es würde ihr reichen und da habe ich gesagt, jetzt reicht es mir, du bist sowieso nur noch in der Gilde, weil dich so gerne hier haben wollte, das ist jetzt Ende, raus mit dir. Und ich habe einen richtig dicken Hals. Und ich habe vorhin einen Antrag gestellt auf Gildenausschuss für Fez und MHJ. Hier in diesem Channel, per Voice. Und jetzt habe ich dich gerufen, weil ich nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiter kann. Ja, glaubst du, ich kann jetzt weiter? Also, Fez, MHJ, was war los? Da war die, Nifra. Schniffi, die war wieder eingeladen, die hat dann einiges Stress gefahren. Die Satzen sind schon entfernt worden danach. Ich bin dann umgekommen, habe die rausgekickt. Ein zweiter, die mitgemacht hat, die war selber schon rausgegangen. Ja, dann ist die Spiel ist dann um 20:25 oder keine Ahnung wie spät gerade die Surf wartet sollte, die ist aufgegangen, habe ich nicht mitbekommen. Und keine Ahnung, was dann danach noch passiert ist. Und ich war gerade Essen holen und so, darum habe ich nicht reagiert. Eine Stunde und 10 Minuten hat sich keiner um diesen Server gekümmert. Eine Stunde und 10 Minuten ist es nicht aufgefallen, dass SK noch nicht mehr da ist. Eine Stunde und 10 Minuten, 70 verfickte Minuten. Vielleicht mag ihr ja Fez auch noch was dazu sagen. Safinia, ja, darf nicht mehr hören hier. Die ist blacklisted. Seht ihr nochmal? Ich prügel die aus der Gilde. Was soll ich dazu sagen? Die Vergangenheit rückgängig machen kann ich nicht. Das ist jetzt passiert. Wer ist jetzt eigentlich überhaupt noch da? Der Matcher ist im Channel, du bist im Channel, Fez ist im Channel, ich bin im Channel. Ich meine nicht, wer im Channel ist, ich meine, wer noch in der Gilde ist. Es hat auf diesen Server uns ein paar Leute gekostet, die noch nicht zu ihrem ersten Raid da waren, und es hat Talia gekostet, zu einem Zeitpunkt, wo wir fast keine Fernkämpfer haben und fast keine Heiler haben. Und was mich aufregt, ist, dass man dann sagt, nee, hab ich nicht mitbekommen, dann kann ich 10 Minuten nicht mitbekommen haben. Das ist dann eine, dann sehe ich das, dass der nicht mehr da ist, weil da gucke ich nach. Da frage ich auch zwischendurch mal nach. Da redet man mal miteinander, wie du das so schön heute geschrieben hast, was du gerne hättest. Aber dann bleibe ich nicht 70 Minuten, bis ich dann durch meinen Gildenchef darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass derjenige nicht mehr nur nicht mehr da ist, sondern dann doch mal geknallt hat. Ich will das Ding jetzt in 5 Minuten durchhaben, ne? Ich will da wieder reingehen. Ich will nicht vor einer Kneipe stehen müssen und hier rumschreien müssen. Ich will mit meinen Freunden einen Abend, den ich seit 3 Monaten nicht mehr hatte. Weißt du was? Weißt du was? Dann klär das mit dir und es ist mir scheißegal, wie du es klärst. Ja, ich verstehe nicht direkt, warum du gerufen bist. Wir haben einen Fehler gemacht, okay, wir haben nicht gehört, dass Escador aufgegangen ist. Angedacht, dass er auf Blackmore die Ruhe halten sollte. Wie ist es geklärt worden? Fez ist raus und MJ kümmert sich drum und ist jetzt da. Und zwar jeden scheiß verfickten Abend, bis du wieder da bist. Fez ist raus heißt auch aus Gilde, ne? Ja, die geht zum Rausschmeißen. Die Chance, dass am Montag noch eine Gilde besteht, ist sehr gering. Keine Vorfreude. Leider ist die Aufnahme ein bisschen älter. Deswegen nicht der kommende Montag, das war schon ein Montag. Die Gilde besteht noch. Noch haben wir nicht gewonnen. Es war ein Fuck egal, dass du nicht da bist. Absolut scheißegal. So, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich hab gesagt gehabt, heute Mittag, das letzte Mal, dass die Offiziere in der letzten Woche einen Scheißdreck an Arbeit getan haben. Nein, du hast es ja anscheinend geklärt. Der MJ hatte ja gesagt, er ist ab jetzt da. Gut, dankeschön. Bitteschön. Und vielleicht machst du mich dann nächstes Mal nicht auch noch an. Wäre echt nett, danke.